Ja, habt ihr noch die Kraft zuzuhören? Das setzt voraus, dass man hier das Blatt vor sich nimmt und auf Seite 2 geht. Also ich schaffe das nicht mehr. Da liegen. Konzentriert zuzuhören. Bitte? Also ich schaffe es nicht mehr jetzt konzentriert zuzuhören. Ja, dann wird man das auf den nächsten Dienstag. Ja. Ich weiß nicht, wie das den anderen geht. Also so. Ja, ja. Ich sage dann nur ganz kurz was zur Selbstlektüre des Blatts. Also die These war nämlich gerade, dass diese Trennung von Max Weber, von Werturteil und Tatsachenbehauptung, die geht einfach in das Juristische über, indem die Richter, Disziplinarrichter sagen, als Professor darfst du alles sagen, es darf nur keine Folgen haben. Also Werturteil gleich etwas, was eine Handlungsanweisung enthält. Und von da aus sehen, versuchen sie verzweifelt, jetzt aus Äußerungen sprachlicher Art Handlungen zu erzeugen. Weil Disziplinarrecht ist an Strafrecht angelehnt und da hat man eben die Vorstellung, es muss eine Handlung vorliegen. Während in seinem ersten Suspendierung er wenigstens noch die Meinhof beherbergt hat, was man am Anfang als Unterstützung, am Schluss nur noch als Begünstigung ansah, es ist beim zweiten Mal nur eine Meinung im Grund des Delikts und eine Tat, nämlich die Veröffentlichung des sogenannten Mescalero-Nachrufs, der eigentlich nicht veröffentlicht werden sollte, sondern nur zitiert und wo er ganz aufklärerisch, bürgerlich mit 47 anderen gedacht hat, man sollte über nichts reden, was man nicht kennt. Darauf versuchten sie jetzt nicht aus dem Mescalero-Nachruf selber, sondern nur aus einem kleinen Einleitungskapitelchen rauszuziehen, was sind das für Straftaten. Gut, da aus gesehen sieht man die alte Methode, das könnte man dann nächstes Mal besprechen, wie man mit direktem strafrechtlichen und disziplinarrechtlichen Zwang erzwingen will, dass die Wissenschaft praktisch in ihrem Kanal bleibt und nicht über die Ufer bringt. Und das Brückner-Prinzip war vor allem in dem, was du ja richtig gesagt hast, aus der Universität rausgehen und sich einmischen. Also SPK Gutachten beim Prozess, wie die Springer-Herrschaft in Berlin tatsächlich terroristisch gewirkt hat. Mitarbeit bei allen möglichen außeruniversitären Aktionen. Das sollte genau beschnitten werden. Sag, was du willst, aber es darf keine Folgen haben und in der Universität werden wir damit schon fertig. Letzter Satz, das ist eine altertümliche Methode, weil sie tatsächlich in keinem Fall je zu Erfolg führen konnte, denn die armen Richter mussten dauernd aus Wörtern Handlungen machen. Und zwar nicht aus solchen Wörtern, die man Tathandlung nennt, wie steh auf und zünd doch mal die Oper an oder so, sondern aus der Mitteilung, unser Staat ist zunehmend repressiv und präventiv. Natürlich hat jeder gesagt, aber das ist doch klar, dass der Staat so ist. Das hat auch der Thomas Hobbes und weiß Gott wer schon gesagt, wieso sollst du Brückner gerade jetzt nicht sagen. Und so sind sie in der Verzweiflung dann immer auf das Einzige gekommen, nämlich auf die Zeit. Der Brückner ist wahrscheinlich daran gestorben, dass das Verfahren, in dem er am Schluss Recht bekam, 4,5 Jahre dauerte, in dem er nichts machte. Bei mir hat es zum Beispiel 5 Jahre gedauert. Ich kannte Leute, bei denen hat es 11 Jahre gedauert, ohne dass es zu Verurteilungen kam. Wie Kafka sagt, das Verfahren ging allmählich ins Urteil über. Das war die eigentliche Gewalt, die ausgeübt wurde. Inhaltlich war es total unmöglich und ist es nach der menschlichen Logik auch wirklich fast unmöglich, Handlungen zu erzeugen aus bloßen Meinungen. Gut, moderne Methode, das werde ich dann nächstes Mal kurz sagen, ist dann die der Gremien. Das zeichnete sich schon 1978 ab, da sind nämlich Gremien gefragt worden, solidarisiert er sich und sofort haben die Feind gesagt, zum Beispiel in Lüneburg, nein, das dürfen wir nicht. Erstens ist ein schwebendes Verfahren, da darf man nie reinreden. Zweitens, ein Wissenschaftler muss vor allem kommunikationstheoretisch das Umfeld seiner Kommunikation betrachten. Da im Augenblick große Hysterie herrscht, ist jeder, der diese Hysterie anheizt, einer, der uns schadet, also gehört er nicht zu uns. Das ist die moderne neue Methode, nämlich nicht juristisch zu arbeiten, auch nicht mit der Staatsautorität, sondern einfach einen Versuch zu machen, gruppendynamisch zu sagen, du hast dich nicht an die Regeln der Scientific Community gehalten.